an meinen Tisch. Sag, was hat mir Gangster-Rap gebracht? Nix. Und deshalb schreib ich den Satz aufs Papier. Und mein Gedankenstrom zerbricht. Ich bin reifer, größer, stärker, was Musik betrifft. Schreib Gedanken nicht vom Hirn, sondern direkt aus der Seele. Für gebrochene Herzen und Menschen, mit denen ich rede. Lass den Kopf nicht hängen, ich bau die Träume zwar nicht auf, doch schreib Probleme nieder und dann nehme ich sie auf. Es tut mir leid, euch hat der Glaube an Musik gefehlt. Nimm mein Herz in die Hand, weil ich damit rede. Weil ich drüber rede, wie trist und grau doch dieses Leben ist. Wie man schon an kleinen Dingen zerbricht. Das ist Musik of my life, die Musik ist mein Leben. Ich kämpfe für den Traum, solange wie ich lebe. Dreh den Sound auf, hör auf zu denken, Bruder. Und lass uns frei von Problemen sein, genau wie früher. Genau wie früher. Frei von Problemen, okay. Lass uns frei vom Problem sein, Alter. Hör einfach auf die Musik, Alter. Hör auf die Musik, Bruder. Ja. Yeah.